Zug ist weg, wieder hoffnungslos zu spät. Wieder außer Atem, wieder völlig durchgedreht. Doch dann am Ende des Pensums wieder nicht geschafft. Alles auf einmal und auch wieder nichts gerafft. Ansonsten geht's mir prächtig, danke, könnte gar nicht besser sein. Nappen explodieren und mein Kopf zerspringt. Allein auf der Titanic, die im Meer versinkt. Gedanken auf den Amok, in mir dunkelt fest. Tausend Ecken schützen, geben mir den Rest. Ansonsten geht's mir prächtig, danke, könnte gar nicht besser sein. Erreicht. Keine Atempause und die Zeit verschleicht. Wie eine Dampfkabine, dessen Kessel explodiert. Wie ein schlechter Spieler, der ständig nur verliert. Ansonsten geht's mir richtig, danke, könnte gar nicht besser sein.